Gefangenschaft. Als erstes öffnete ich das Armband meiner Uhr. Es war ein teures Modell aus der Schweiz, in limitierter Auflage hergestellt für das Auswärtige Amt. Botschafter Hevel hatte mir eines dieser insgesamt nur 2000 Exemplare, die als Gastpräsente verwendet wurden, geschenkt. Das wertvolle Stück ließ ich nun unauffällig zu Boden gleiten, trat darauf und drehte langsam meinen Fuß. Die Uhr zerbarst mit einem Knirschen. Den Russen, deren Handgelenke manchmal gleich mehrere Beutestücke schmückten, gönnte ich das schöne Andenken nicht. Linge schmiss im hohen Bogen seine Taschenuhr weg. »Da geht sie hin, die Uhr vom Chef«, sagte er. Ich wusste nicht genau, meinte er, es sei Hitlers Uhr, die er ihm nach seinem Tod abgenommen hatte, oder meinte er seine eigene, ein Geschenk Hitlers. Just in dem Moment, als die Taschenuhr durch die Luft flog, scheuchte ein Russe gerade eine alte Frau weg, die uns etwas Wasser hatte geben wollen. Neben ihr landete die Uhr. Die Alte bückte sich danach, hob sie auf und steckte sie, unbemerkt von dem Russen, der sich schon wieder weggedreht hatte, in ihre Tasche. Kurz darauf Schüsse. Eine völlig irrwitzige Szene spielte sich vor unseren Augen ab. Ein Rotarmist, der uns auf einem Trümmerberg sitzend bewachte, ballerte plötzlich auf seine eigenen Kameraden in einiger Entfernung. Er schoss eine Salve in die untere Reihe einer Fensterfront, vor der Russen lehnten. Einige erwiderten das Feuer. Sie knallten sich tatsächlich gegenseitig ab. Einfach so. Kompletter Wahnsinn. Sie mussten vollkommen betrunken sein. Wodka-Rausch. Für Linge war das zu viel. Er richtete seinen Blick starr auf den Boden. »Ich erschieß mich jetzt«, presste er hervor und hob zitternd seine bislang vor den Russen verborgene Pistole an. Ich schlug ihm auf die Hand. »Mach keinen Unsinn! Wenn, dann machen die das«, zischte ich ihm zu. Nach der Uhr flog nun Linges Walter PP durch die Luft. Nach etwa einer Stunde sprachen wir miteinander ab, dass wir besser nicht weiter zusammenbleiben sollten, um nicht die Gefahr zu erhöhen, erkannt zu werden. Ich hatte zu Linge in all den Jahren kein rechtes Verhältnis aufbauen können, war vorsichtig ihm gegenüber. Er quetschte sich also auf dem Sammelplatz an einigen unserer Schicksalsgenossen vorbei und positionierte sich etwa 50 Meter von mir entfernt. Gegen Abend marschierten wir los, Richtung Berlin-Buch, wo wir auf einer Wiese unter freiem Himmel übernachteten. Linge habe ich nicht mehr gesehen. In Wartenberg stiegen wir in den Zug. Als wir Landsberg an der Warte erreichten, befanden sich schon Tausende von Soldaten in dem dort von den Russen eingerichteten Auffanglager für die in und um Berlin verhafteten Kriegsgefangenen. Ich schaute mich um, hoffte jemanden zu entdecken, den ich kannte. Tatsächlich traf ich hier einige meiner Kameraden. Mit Hans Hofbeck, dem RSD-Sekretär, der mich über die Vorgänge um Fegelein unterrichtet hatte, unterhielt ich mich über Hitlers Verbrennung. Er schilderte mir, dass in dem Moment, als die Leichen Hitlers und Evers brannten, an der Mauer zum Auswärtigen Amt plötzlich zwei Zivilisten aufgetaucht seien. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort und mussten diesen Umstand mit ihrem Leben bezahlen. Denn außerhalb derer, die Hitler für diese Aufgabe ausgewählt hatte, sollte es keine Zeugen seiner Verbrennung geben. Wie Hofbeck anhand ihrer Papiere festgestellt haben will, waren es Polen. Was sie da machten und woher sie gekommen waren, konnte er sich nicht erklären. Später zeigten die Russen immer wieder eine Aufnahme von einer im Garten der Reichskanzlei aufgefundenen Leiche, die sie zunächst für Hitler hielten. Selbst auf dem Bildmaterial, das man mir vorlegte, war schnell zu erkennen, dass die Vermutung nicht stimmen konnte. Der Mann trug gestopfte Strümpfe. Er muss wohl einer dieser unglückseligen Zivilisten gewesen sein, schien tatsächlich ein Bärtchen wie Hitler gehabt zu haben. Hinter einem Stacheldrahtzaun bemerkte ich plötzlich Helmut Frick, den wir in dem U-Bahn-Schacht verloren hatten. Er stand inmitten von Soldaten, die zum Nationalkomitee Freies Deutschland gehörten. Jetzt wurde mir klar, er musste schon länger auf der anderen Seite gestanden haben. Von Landsberg ging es in ein Durchgangslager in Posen. Auf dem Marsch dorthin erkannte ich eines Tages auf dem freien Feld sitzend Hans Bauer, Hitlers Flugkapitän. Ich kannte Bauer gut von den zahlreichen Kurierflügen und den gemeinsamen Reisen mit Hitler. »Wie geht es Ihnen?« Etwas Blöderes fiel mir nicht ein. »Sie sehen ja, Misch«, antwortete er und deutete auf sein rechtes Bein bzw. auf das, was davon übrig war. »Abgenommen, ohne Narkose, mit einem Taschenmesser«, fügte Bauer trocken hinzu. Man hatte sein Bein wegen einer Verwundung etwa 10 Zentimeter unterhalb des Knies abgesägt. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« fragte ich. Er deutete auf frisches Verbandsmaterial und ein Schälchen mit Wasser. Während ich ihn wusch und den Verband erneuerte, meinte er, »Er habe es gar nicht so schlecht. Er bekomme immer wieder sauberes Verbandszeug und zwei ausreichende Mahlzeiten. Krücken gäbe es auch.« Ich blieb bei ihm, versorgte regelmäßig seine Wunden und massierte das Bein. In Posen angekommen, wurde Bauer mehrfach vernommen. Im Oktober 1945 fragte er mich eines Tages, »Herr Misch, ich werde wohl in ein Militärlazarett nach Moskau verlegt werden. Ich nehme an, die Bedingungen dort sind wohl wesentlich besser als in einem Gefangenenlager. Wollen Sie mich nicht begleiten? Ich darf mir eine Begleitperson wählen.« Ich musste nicht lange überlegen. Völlig naiv hielt ich es für eine gute Idee, mich Bauer anzuschließen, nahm an, dass es mir im Lazarett in Moskau an seiner Seite sicher besser gehen würde, als in einem russischen Kriegsgefangenenlager irgendwo an einem der vielen unwirtlichen Orte dieses riesigen Landes. »Ja, danke gern. Ich begleite Sie.« Bauer nickte. Noch wussten die Russen nicht, wer ich war. Nach ein paar Tagen wurden wir nach Moskau gebracht, zunächst allerdings nur bis nach Moskreisk, gut 100 Kilometer westlich von der sowjetischen Hauptstadt. Es gehe bald weiter in das Lazarett, hieß es, und einige Zeit später wurden Bauer und ich einem Transport nach Moskau zugeteilt. Statt ins Militärlazarett kamen wir dort jedoch in das berüchtigte Gefängnis Butyrka und zu den Vernehmungen auch in die Ljubljanka, dem Gefängnis der Geheimpolizei GPU. Hitler hatte diesen Ort einst Rattenfalle getauft.